die Ursachen einer solchen Entwicklung beseitigen, heißt sich ein Verdienst um die Nation erwerben und nicht etwa umgekehrt. Man sage dabei nicht, dass es ja jedem Einzelnen freistünde, die Folgerungen aus einem ihm tatsächlich oder vermeintlich zugefügten Unrecht zu ziehen, also zu gehen. Nein, dies ist Spiegelfechterei und muss als Versuch angesehen werden, die Aufmerksamkeit abzulenken. Entweder ist die Beseitigung schlechter unsozialer Vorgänge im Interesse der Nation gelegen oder nicht. Wenn ja, dann muss der Kampf gegen sie mit den Waffen aufgenommen werden, die die Aussicht auf Erfolg bieten. Der einzelne Arbeiter aber ist niemals in der Lage, sich gegenüber der Macht des großen Unternehmers durchzusetzen, da es sich ja hier nicht um die Frage des Sieges des höheren Rechtes handeln kann, da ja bei Anerkennung desselben der ganze Streit infolge des Mangels jeder Veranlassung gar nicht vorhanden wäre, sondern um die Frage der größeren Macht. Im anderen Falle würde das vorhandene Rechtsgefühl alleine schon den Streit in ehrlicher Weise beenden, oder richtiger, es könnte nie zu einem solchen kommen. Nein, wenn unsoziale und unwürdige Behandlung von Menschen zum Widerstande auffordert, dann kann dieser Kampf, solange nicht gesetzliche richterliche Behörden zur Beseitigung dieser Schäden geschaffen werden, nur durch die größere Macht zur Entscheidung kommen. Damit aber ist es selbstverständlich, dass der Einzelperson und mithin konzentrierten Kraft des Unternehmers allein die zur Einzelperson zusammengefasste Zahl der Arbeitnehmer gegenübertreten kann, um nicht von Anbeginn schon auf die Möglichkeit des Sieges verzichten zu müssen. So kann die gewerkschaftliche Organisation zu einer Stärkung des sozialen Gedanken in dessen praktischer Ausführung im täglichen Leben führen und damit zu einer Beseitigung von Reizursachen, die immer wieder Veranlassung zur Unzufriedenheit und zu Klagen geben. Dass es nicht so ist, kommt zu einem sehr großen Teil auf das Schuldkonto derjenigen, die jeder gesetzlichen Regelung sozialer Missstände Hindernisse in den Weg zu legen verstanden oder sie mittels ihres politischen Einflusses unterbanden. In dem Maße, in dem das politische Bürgertum dann die Bedeutung der gewerkschaftlichen Organisation nicht verstand oder besser nicht verstehen wollte und sich zum Widerstand dagegen stemmte, nahm sich die Sozialdemokratie der umstrittenen Bewegung an. Sie schuf damit weitschauend eine feste Unterlage, die sich schon einige Male in kritischen Stunden als letzte Stütze bewährte. Freilich ging damit der innere Zweck allmählich unter, um neuen Zielen Raum zu geben. Die Sozialdemokratie dachte nie daran, die von ihr umfasste Berufsbewegung der ursprünglichen Aufgabe zu erhalten. Nein, so meinte sie dies allerdings nicht. In wenigen Jahrzehnten war unter der kundigen Hand aus dem Hilfsmittel einer Verteidigung sozialer Menschenrechte das Instrument zur Zertrümmerung der nationalen Wirtschaft geworden. Die Interessen der Arbeiter sollten dabei nicht im geringsten behindern. Denn auch politisch gestattet die Anwendung wirtschaftlicher Druckmittel jederzeit Erpressung auszuüben, sowie nur die nötige Gewissenlosigkeit auf der einen und dumme Schafsgeduld auf der anderen Seite in ausreichendem Maße vorhanden ist. Etwas, das in diesem Falle beiderseits zutrifft. Schon um die Jahrhundertwende hatte die Gewerkschaftsbewegung aufgehört, ihrer früheren Aufgabe zu dienen. Von Jahr zu Jahr war sie mehr und mehr in den Bannkreis sozialdemokratischer Politik geraten, um endlich nur noch als Ramme des Klassenkampfes Anwendung zu finden. Sie sollte den ganzen mühselig aufgebauten Wirtschaftskörper durch dauernde Stöße endlich zum Einsturz bringen, um so dem Staatsbau nach Entzug seiner wirtschaftlichen Grundmauern das gleiche Schicksal leichter zufügen zu können. Die Vertretung aller wirtschaftlichen Bedürfnisse der Arbeiterschaft kam damit immer weniger in Frage, bis die politische Klugheit es endlich überhaupt nicht mehr als wünschenswert erscheinen ließ, die sozialen oder gar kulturellen Nöte der breiten Masse zu beheben, da man sonst ja Gefahr lief, diese in ihren Wünschen befriedigt, nicht mehr als willenlose Kampftruppe ewig weiter benutzen zu können. Eine derartige ahnungsvoll gewitterte Entwicklung jagte den klassenkämpferischen Führern eine solche Furcht ein, dass sie endlich kurzerhand jede wirklich segensvolle soziale Hebung ablehnten, ja auf das Entschlossenste dagegen Stellung nahmen. Um eine Begründung eines vermeintlich so unverständlichen Verhaltens brauchte ihnen dabei nie bange zu sein. Indem man die Forderungen immer höher spannte, erschien die mögliche Erfüllung derselben so klein, so unbedeutend, dass man der Masse jederzeit einzureden vermochte, es handele sich hierbei um den teuflischen Versuch, durch eine solch lächerliche Befriedigung heiligster Ansprüche die Stoßkraft der Arbeiterschaft auf billige Weise zu schwächen, ja wenn möglich lahmzulegen. Bei der geringen Denkfähigkeit der breiten Masse wundere man sich nicht über den Erfolg. Im bürgerlichen Lager war man empört über solche ersichtliche Unwahrhaftigkeit sozialdemokratischer Taktik, ohne daraus aber auch nur die geringsten Schlüsse zu ziehen für die Richtlinien des eigenen Handelns. Gerade die Furcht der Sozialdemokratie vor jener tatsächlichen Hebung der Arbeiterschaft aus der Tiefe ihres bisherigen kulturellen und sozialen Elends hätte zu größten Anstrengungen eben in dieser Zielrichtung führen müssen, um nach und nach den Vertretern des Klassenkampfes das Instrument aus der Hand zu winden. Dies geschah jedoch nicht. Statt im eigenen Angriff die gegnerische Stellung zu nehmen, ließ man sich lieber drücken und drängen, um endlich zu gänzlich unzureichenden Aushilfen zu greifen, die, weil zu spät wirkungslos blieben, weil zu unbedeutend auch noch leicht abzulehnen waren. So blieb es in Wahrheit alles beim Alten, nur die Unzufriedenheit war größer als vorher. Gleich einer drohenden Gewitterwolke hing schon damals die freie Gewerkschaft über dem politischen Horizont und über dem Dasein des Einzelnen. Sie war eines der fürchterlichsten Terrorinstrumente gegen die Sicherheit und Unabhängigkeit der nationalen Wirtschaft, die Festigkeit des Staates und die Freiheit der Person. Sie war es vor allem, die den Begriff der Demokratie zu einem widerlich lächerlichen Phrase machte, die Freiheit schändete und die Brüderlichkeit mit dem Satze »Und willst du nicht Genosse sein, so schlagen wir dir den Schädel ein« unsterblich verhöhnte. So lernte ich damals diese Menschenfreundin kennen. Im Laufe der Jahre hat sich meine Anschauung über sie erweitert und vertieft. Zu ändern brauchte ich sie nicht. Je mehr ich Einblick in das äußere Wesen der Sozialdemokratie erhielt, umso größer wurde die Sehnsucht, den inneren Kern dieser Lehre zu erfassen. Die offizielle Parteiliteratur konnte hierbei freilich nur wenig nützen. Sie ist, soweit es sich um wirtschaftliche Fragen handelt, unrichtig in Behauptung und Beweis. Soweit die politischen Ziele behandelt werden, verlogen. Dazu kam, dass ich mich besonders von der neueren rabulistischen Ausdrucksweise und der Art der Darstellung innerlich abgestoßen fühlte. Mit einem ungeheuren Aufwand an Worten unklaren Inhalts oder unverständlicher Bedeutung werden da Sätze zusammengestammelt, die ebenso geistreich sein sollen, wie sie sinnlos sind. Nur die Dekadenz unserer Großstadt Bohème mag sich in diesem Irrgarten der Vernunft wohlig zu Hause fühlen, um aus dem Mist dieses literarischen Dadaismus inneres Erleben herauszuklauben, unterstützt von der sprichwörtlichen Bescheidenheit eines Teiles unseres Volkes, die im persönlich Unverständlichsten immer umso tiefere Weisheit wittert. Allein indem ich so theoretische Unwahrheit und Unsinn dieser Lehre abwog mit der Wirklichkeit ihrer Erscheinung, bekam ich allmählich ein klares Bild ihres inneren Wollens. In solchen Stunden beschlichen mich trübe Ahnungen und böse Furcht. Ich sah dann eine Lehre vor mir, bestehend aus Egoismus und Hass, die nach den mathematischen Gesetzen zum Siege führen kann, der Menschheit damit aber auch das Ende bringen muss. Ich hatte ja unterdessen den Zusammenhang zwischen dieser Lehre der Zerstörung und dem Wesen eines Volkes verstehen gelernt, das mir bis dahin so gut wie unbekannt war. Nur die Kenntnis des Judentums allein bietet den Schlüssel zum Erfassen der inneren und damit wirklichen Absichten der Sozialdemokratie. Wer dieses Volk kennt, dem sinken die Schleier irriger Vorstellung über Ziel und Sinn dieser Partei vom Auge, und aus dem Dunst und Nebel sozialer Phrasen erhebt sich grinsend die Fratze des Marxismus.